1. Einst tags entscheid Jonathan, der Sohn Sauls, Heimlich den Posen der Philister anzugreifen, one seinen Vater über Diocese Vorhaben zu informieren. 2. Waren dessen hielt sich Saul mit etwa 600 Mannen im Ran von Gibeah unter einem Granatapfelbaum in Migron auf. 3. Der Priester are hier, ein Natch kom Ellis, trug das Ephod, doch niemand im Lager bemerkt das Verschwinden Jonathans. 4. Der Weg zum Posen der Philister führte durch einen schmalen Pass, der von zwei markanten Felsacken namens Boses und seine Flankiert wird. 5. Ein dieser Felsklippen erhob sich im Norden gegenüber von Mihmars, waren die Ander im Süden gegenüber von Geba lag. 6. Jonathan forderte seinen Waffenträger auf, den Posen der Unbeschnittenen anzugreifen, in der Hoffnung, dass Gott für sie eingreifen wird, die sein Mark nicht von der Anzahl der Kämpfer abhängt. 7. Sein Begleiter sichert im Vol Unterstützung zu und erklärt sich bereit, jedem Inschluss seines Herrn bedingungslos zu folgen. 8. Jonathan schlug vor, sich den Philisten offen zu sagen, deren Reaktion als gottliches Zeichen für a weiteres Vorgehen zu juten. 9. Falls die Philister ihnen befehlen werden zu warten, wollten sie in ihrer Position beharren und nicht weiter verrücken. 10. Sollten sie jedoch aufgefordert werden hinaufzukommen, wollten sie den Angriff wagen, die dies als Beweis für den gottlichen Beistandgelten sollte. 11. Als die beiden sich Satan, spotteten die Philister darüber, dass die Hebräer nun aus ihren Verstecken in den Hohlen herbekamen. 12. Die Wachen forderten sie auf heraufzukommen, woraufhin Jonathan seinen Begleiter ermutigt, im zu folgen, die Gott den Sieg Israels beschlossen habe. 13. Jonathan kletterte auf Handen und Fassen Emper, und waren die Feinde niederstreckte, totit sein Waffenträger sie hinter ihm. 14. Bei diesem ersten Angriff auf einem begrenzten Feldstück tobten sie gemeinsam etwa 20 Männer der Philister. 15. Daraufhin brach im gesamten Lager und unter den Plunderern ein Panik aus, die durch ein Gottlich verursachtes Erdbeben noch verstärkt wird. 16. Saul Sparher in Gibeah beobachteten, wie sich das hier der Philister in Volager auflosen befanden die Soldaten in Alrichtungen flohen. 17. Saul ordnet ein Musterung und festzustellen, wer felte, und es stellte sich heraus, dass Jonathan und sein Waffenträger nicht anwesend waren. 18. In dieser Situation befahl Saul dem Priester Ahir, das Ephod herbeizubringen, den gottlichen Willen zu erfrigen. 19. Die der Lahm im Lager der Philister jedoch stetig zunahm, brach Saul die Befragung des Priesters vorzeitig ab, sofort zu handeln. 20. Saul und sein Männer eilten zum Schlachtfeld, wo sie vorfanden, dass die Philister in ihrer Verwirrung begannen, sich gegenseitig zu bekämpfen. 21. Sogar Jean Hebräer, die zuvor auf der Seite der Philister gestanden hatten, wechselten nun die Fronten und schlossen sich Saul und Jonathan an. 22. Auch die Israeliten, die sich im Gebirge Ephraim versteckt hatten, nahmen die Verfolgung auf, als sie von der Flucht der Philister erfuhren. 23. So schenkte Gott Israel an jenem Tag einen bedeutenden Sieg, waren sich die Kampfhandlungen bis über Bethaven hinaus ausdehnten. 24. Saul begging jedoch einen Feller, in dem das Volk unter ihd verpflichtet, bis zum Abend zu fassen die Raschen seinen Feinden nicht zu versagen. 25. Falls das hier in ein Waldgebiet kam, entdeckten die Männer dort Honig, der auf dem Boden floss. 26. Obwohl die Soldaten den Honig sahen, wagte es aufgrund der Furcht vor Sauls Flutsch niemand, davon zu essen. 27. Jonathan, der von dem Eid seines Vaters nichts wusste, torchte seinen Stab in ein Honigweib und das davon, was sein Kraft sofort regeneriert. 28. Einer der Soldaten informiert in daraufhin über den strengen Flutsch, den Saul über Jeden ausgesprochen hat, der an diesem Tag Narung zu sich nahmi. 29. Jonathan kritisiert die Entscheidung seines Vaters, da das Fassen das Land belast und sein Eigen starken durch den Honig den. Nutzen von Narung bewies. 30. Argumentiert, dass der Sieg über die Philister noch umfassender ausgefallen wäre, wenn das Volk sich mit der Butte hat starken können. 31. Trotz ihrer Erschöpfung schlugen die Israeliten die Philister und diesem Tag auf der gesamten Strecke von Michmars bis Ajalon. 32. In ihrer Gegnerungsdursten sich die Leute schließlich auf die Butte und schlachteten Tier, deren Fleisch sie mitsamt dem Blut verzerrten. 33. Also erfuhr, dass das Volk durch den Verse von blutigen Gottesgebot Verstius, warf ihnen Treubruch vor und forderte einen großen Stein. 34. Ordneten, dass Jedesein Tier zu im Bringen und dort Ordnungsgemass schlachten muss, weitere Sünden zu vermeiden. 35. An dieser Stelle richtet Saul seinen ersten Alter, Gott die Ehre zu geben und für das Volk zu opfern. 36. Saul schlug vor, die Philister Orchen der Nacht zu verfolgen, doch der Priester mahnte dazu, zuerst den Rat Gottes einzuholen. 37. Als Saul Gott befragt, aber den Angriff fortsetzen soll, hielteren diesem Tag jedoch kein Antwort. 38. Saul schloss der Raus, das ein Sundi vorliegen muss, und befahl den Anführern des Volks, die Ursache für das Schweigen Gottes zu untersuchen. 39. Uschwor feierlich, dass der Schuldig sterben muss, selbst wenn es sein eigener Sohn Jonathan wäre, doch das Volk schwieg beharrlich. 40. Die should frage zu klaren, teilte das hier auf, und Jonathan standen auf der einen Seat, warin das gesamte Volk auf der anderen Seat aufstelling nahm. 41. Saul betete mein Claire Entscheidung durch das Los, woraufhin das Los auf ihn und Jonathan fiel, warin das Volk entlastet word. 42. Bei der anschließenden Entscheidung zwischen Vater und Sohn word Jonathan durch das Los als Dergenage identifiziert, der die should trug. 43. Auf Saul's Befragung hin gestern Jonathan, dass Lediglich ein wenig Honig gekostet haben nun berit sei, die Konsequenzen zu Trajan. 44. Saul bestätigt das Todesurteil und erklärt, dass Gott in Strafen soll, falls Jonathan nicht hinrichten ließ. 45. Das Volk widerset sich jedoch und rettet Jonathan, da mit Gottes Hilfe den Sieg errungen hat und kein Haar von seinem Haupt fallen darf. 46. Daraufhin brach Saul die Verfolgung der Philister ab, und die zogen sich in eigenes Territorium zurück. 47. Nachdem Saul sein Herrschaft über Israel gefestigt hat, führte Ofolgresch Krieg gegen all umliegenden Feinde wie Moab, Ammon und Edom. 48. Bewies groß Tapferkeit, besiegt die Amalekiter und befreit Israel aus der Hand der, die das Land geplündert hatten. 49. Zu Saul's Sohnen gehorten Jonathan, Ishwi und Malchishua, waren sein Baden tochter die Namen Merab und Michal Trugen. 50. Sein Ehefrau Hias Ahinom, und sein Heerführer war Abner, der Sohn seines Onkelsner. 51. Kiss, der Vater Sauls, Unna, der Vater Abners, waren bade son von Abel. 52. Waren der gesamten Regierungszeit Sauls herrschte ein erbitterter Krieg gegen die Philister, weshalb bejeden tapferen Mann in seinen Dienst stellte.